Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Angst, Essen, Seele auf. So heißt einer der bekanntesten Filme von Rainer Werner Fassbinder. Und der Titel beschreibt eigentlich perfekt, was Angst mit Menschen macht. Denn dieses menschliche Urgefühl, das ja eigentlich vor Gefahr warnen soll, kann, wenn es aus dem Ruder läuft, zum alles bestimmenden Motor werden. Die Angst ist dann alles beherrschend. Sie steht in keinem Verhältnis mehr zu der Situation, in der sie auftritt. Und sie geht auch nicht mehr von alleine weg. Eine schwierige Situation also. Das zeigen auch die Bücher zum Thema. Passend zur Frankfurter Buchmesse schauen wir uns diese Bücher jetzt genauer an, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Billig. Denn wir hatten in Vorbereitung zu diesem Gespräch deutlich das Gefühl, dass es immer mehr neue Titel auf dem Buchmarkt gibt, die sich gezielt mit Angststörungen auseinandersetzen. Woher kommt das? Susanne Billig, haben Sie da eine Idee, warum dieses Thema gerade jetzt boomt oder nehmen wir das nur gerade jetzt besonders wahr? Ja, ich denke, das boomt schon seit einiger Zeit. Es boomt aber im Moment eben auch. Ich denke, das liegt daran, dass dieser ganze Themenkomplex Angst, Sorgen, Unsicherheit, der ist einfach sehr facettenreich. Also man kann es einmal, wie Sie gesagt haben, individuell psychologisch aufrollen, also die grassierenden Angst-Panik-Störungen. Da haben dann eben auch wieder die Naturwissenschaften viel zu sagen. Die moderne Gehirnforschung hat zum Verständnis viel beizutragen. Man kann es aber auch soziologisch und politisch aufrollen. Die Angst vor Leistungsdruck, die Angst abgehängt zu werden, Arbeitsplatzverlust, die Angst vor den Unsicherheiten der Moderne, also all die Weltbilder und Perspektiven, denen Menschen heutzutage ausgesetzt sind. Das ist unheimlich vielschichtig. Und das macht das für den Buchmarkt so ergiebig. Und dann gibt es neue Bücher, die es tatsächlich schaffen, alle diese Aspekte auf hohem Niveau, gut verständlich, gut lesbar, zwischen zwei Buchdeckeln unterzubringen. Also so ein Buch ist zum Beispiel Angst erkennen, verstehen, überwinden von Georg Psoter und Michael Horowitz. Und es gibt Bücher, muss man auch sagen, die seit Jahren erscheinen, zum Beispiel in der 22. Auflage, Wenn plötzlich die Angst kommt, Panikattacken verstehen und überwinden von Roger Baker. Und solche Bücher verdienen ihren Erfolg auch, weil die einfach sehr, sehr gut sind. Sortieren wir es jetzt ein bisschen, diese Masse an Büchern, die wir mitgebracht haben oder die Sie mitgebracht haben. Die Gehirnforschung hilft ja mit neuen Erkenntnissen zu verstehen, wie Angst zustande kommt und was sie im Körper bewirkt. Welche neuen Bücher geben denn da einen guten Einblick, wenn wir da jetzt mal mit anfangen? Also einmal fand ich erfreulich, dass viele dieser Bücher den naturwissenschaftlichen Stand der Forschung solide und gut verständlich darlegen. Also ohne geht's irgendwie nicht mehr. Nehmen wir mal so einen Titel, von dem man das vielleicht erst gar nicht erwarten würde, Heilen mit Yoga. Die Seele stärken bei Burnout, Depressionen und Ängsten. Da gibt es eine sehr solide biologische Einführung, wie dieses quälende Angstgefühl im Körper funktioniert. Also das Nervensystem sorgt für Schweißausbrüche, die Muskeln erstarren. Kognitiv heften sich die Gedanken fest, dieser Tunnelblick auf den Schrecken entsteht. Noch wissenschaftlicher wird es dann zum Beispiel eben in dem schon erwähnten Buch Angst erkennen, verstehen, überwinden. Hier wird erklärt, dass diese Angstfluchtreaktion im evolutionär ältesten Teil des Gehirns sich abspielt, dem sogenannten Reptiliengehirn. Die Autoren sagen dann eben, Angst ist nicht deswegen auch per se pathologisch, sondern sie gehört zur Grundausstattung von Mensch und Tier. Das macht es eben auch so schwierig zu erkennen, bis wohin Angst eine sinnvolle Reaktion ist und wann die anfängt, sich zu verselbstständigen und so ein Eigenleben zu führen. Wer dann ganz intensiv mit Gehirnforschung zu tun haben möchte, der kann greifen zu dem neuen Buch von Achim Peters, Unsicherheit, das Gefühl unserer Zeit. Und das beschäftigt sich so zu bestimmt zwei Dritteln auf ganz besondere und sehr interessante Weise mit der Hirnforschung. Wieso? Was macht Achim Peters Zugang jetzt so ungewöhnlich und inwieweit gibt er denn überhaupt gängige Hirnforschungserklärungen ab? Also zum einen changiert er so, ganz interessant finde ich, zwischen Hirnforschung, Psychologie und Soziologie. Finde ich für ein populärwissenschaftliches Buch angemessen, weil wir uns als Menschen ja auch als Gesamtgeschehen erleben. Und dann sagt er, wir sind permanent damit beschäftigt, Erwartungen zu erzeugen von der Realität. Das ist sozusagen eine Aufgabe des Gehirns und das abzugleichen mit unseren Sinneswahrnehmungen. Also über Augen, Ohren, Nase, Haut gelangen riesige Datenmengen ständig in unser Gehirn. Und wir müssen permanent bewerten, verarbeiten, verwerfen, auswählen. Und erst danach sind wir in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es aber so, und das ist der springende Punkt an diesem Buch, dass dieses ganze Wechselspiel Erwartungen aufbauen, Realitätsabgleich nur dann funktioniert, wenn wir auch Unsicherheit zulassen, also wenn das System offen bleibt für Interpretationen. Er bringt da ein ganz schönes Beispiel von einem Notarzt, der zu einem bewusstlosen Menschen gerufen wird. Was kann er tun? Er muss zunächst Vermutungen anstellen. Also der Mensch könnte bewusstlos sein, weil erstens, zweitens, drittens. Dann fängt er an, Informationen zu sammeln, um sich der wahrscheinlichsten Ursache anzunähern. Also hat diese Person Drogen genommen? Ist das ein Diabetiker? Ist dieser Mensch aus dem Auto geschleudert worden? Irgendwann ergibt sich die wahrscheinlichste Realität. Und das ist interessant, weil Menschen, die so viel unter Ängsten leiden, die wollen oft so gern hundertprozentige Kontrolle. Nie wird meinem Kind was passieren. Nie werde ich meinen Arbeitsplatz verlieren. Und Achim Peters zeigt in seinem Buch, sehr anspruchsvoll mit viel Wahrscheinlichkeitstheorie und manchmal auch ein bisschen Mathematik. Er zeigt, die beste Sicherheit, die wir gewinnen können, ist nur erreichbar auf einem Weg, offensiv und fragend, Informationen sammelnd, mitten durch die Unsicherheit hindurch. Und das ist sehr klug und sehr spannend geschrieben. Also das heißt, er will eigentlich, dass man sich fühlt wie der Notarzt in der Situation und sozusagen sich immer weiter vorfragt, was ist hier eigentlich los mit mir? Ganz genau, exploratives Verhalten und die Unsicherheit eben akzeptieren, solange man sich noch nicht ganz sicher sein kann. Ja. Jetzt ist aber natürlich die theoretische Gehirnforschung das eine, aber sowas wie Angst, das selbst zu erleben, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Was können denn die Autorinnen und Autoren der Bücher, die Sie hier mitgebracht haben, von Selbsthilfe und Selbsterfahrung hier weitergeben? Also die entfalten dann natürlich ihre ganze Stärke bei so einem Thema. Persönliche Beschreibungen gehen natürlich ganz nah und werden sehr dicht. Ein sehr schönes Buch, in das viel eigene Erfahrung einfließt, heißt zum Beispiel Lieber Kopf, wir müssen reden, aus dem Scorpio Verlag. Und die Autorin Jennifer Shannon erzählt ganz berührend von sich, von ihrer Kindheit. Sie sagt, solange sie sich zurückerinnern kann, sie war immer ein ängstliches Kind. Chronische Albträume, rätselhafte Magenschmerzen, endlose Bedenken. Das hat sich fortgesetzt ins junge Erwachsenenalter. Dann kam sie schon auf die Idee, sie braucht vielleicht mal professionelle Hilfe. Und dann beschreibt sie eine Erfahrung, die leider viele Angst-Panik-Patienten fatalerweise machen. Sie findet zwar einen netten Therapeuten und spricht auch viel über ihre Kindheit und kommt auch zu wertvollen Erkenntnissen, nur die Ängste wuchern immer weiter, bis sie irgendwann endlich zu einer kognitiven Verhaltenstherapie findet und die verändert das. Und es ist tatsächlich so, das findet man auch quer durch die Literatur, das ist einfach die Therapieform, die sich als wirksam erwiesen hat bei so verselbstständigten und chronifizierten Ängsten, weil Patienten hier lernen können, ihre Gedanken zu gestalten und angsterzeugende Gedanken zu unterlassen. Und wie das dann vor sich geht, das beschreibt sie sehr persönlich in diesem Buch. Und kann man von diesem Persönlichen dann auch wieder einen Rückschluss auf sich selbst ziehen? Also partizipiert man von ihrer Therapie, erlebt man den dann durch sie mit? Oder wie geht das? Natürlich, da ist sie auch nicht die Einzige. Es gibt etliche Bücher, wo so Therapieverläufe geschildert werden. Entweder die eigene Therapie oder Psychologen beschreiben die Therapie von fiktiven Personen und man geht da mit. Da lernt man auch ganz viel, wie man runterkommen kann, wie man sich beruhigen kann. Also das ist sehr reich, dieses Buch. Also da geht es ja so ein bisschen gedanklich mitzugehen. Wie sieht es aber konkret mit Körperarbeit aus? Yoga, autogenes Training zum Beispiel oder mit der berühmt beliebten Achtsamkeit. Gibt es denn neben dem Buch und der CD, die wir ja eben schon mal im Magazin vorgestellt haben, gibt es da auch noch andere Bücher, die dazu etwas beitragen? Ja, das gibt es, jetzt aktuell und auch immer mal wieder. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass Yoga zum Beispiel generell gut ist gegen Ängste und Angststörungen. Das gibt die wissenschaftliche Datenlage nicht her. Erfährt man zum Beispiel in dem schon erwähnten sehr soliden Buch Heilen mit Yoga. Aber es gibt Meditations- und Atemtechniken, die helfen können, Angstgefühle zu drosseln, weil sie die Aktivität des Parasympathikus so ein bisschen anheben. Und das ist der sogenannte Ruhenerv. Ja, dann sinkt die Herzfrequenz, der Blutdruck sinkt. Dann gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass Meditation helfen kann, das Furchtzentrum in unserem Gehirn zu beeinflussen, die Amygdala. Und zwar, indem man lernt, körperliche Empfindungen anders zu bewerten. Es gibt zum Beispiel viele Angst-Panik-Patienten, die sich in den Kopf setzen, ihr Herz könnte aussetzen und ständig horchen sie auf diesen Herzschlag und der wird dann immer bedrohlicher, dieser Herzschlag. Man kann aber lernen, durch Meditation, die sich darauf richtet, das zu begrüßen, der Herzschlag als lebendiges Geschehen in meinem Körper, den ich begrüße und dann fängt das an, nicht mehr so angstbesetzt zu sein. Und dann sehr wirksam verbinden sich beim Yoga, aber natürlich auch beim Tai Chi oder Rezitation von Mantras, verbinden sich Atem, Bewegung und eine positive Bewertung von dem, was man gerade tut. Und das ist sehr hilfreich. Es ersetzt nicht die spezielle kognitive Verhaltenstherapie. Es ersetzt nicht Übungen, dass man das macht, wovor man Angst hat, also wirklich ins Flugzeug steigt oder in den Aufzug steigt. Aber das ergänzt sich eben, diese Körperarbeit und Verhaltenstherapie kann sich sehr gut ergänzen, lernt man auch in diesen Büchern. Was mir dazu ganz schnell einfällt, ist ja auch, dass man in eine Tüte atmen soll. Also wenn man so einen richtigen Angstschub kriegt und sich damit entspannt, also einfach die Atmung wieder unter Kontrolle bekommt und dann dadurch auch ein bisschen seine Angst unter Kontrolle bekommt. Bücher ersetzen ja keinen Therapeuten, der jetzt wirklich individuell schauen kann, welches Problem liegt hier vor, welche Angststörung, weil das muss man ja auch nochmal sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Ängste, die Menschen befallen können. Versprechen jetzt diese Bücher mit ihren sehr konkreten Ratschlägen da nicht vielleicht eine Hilfe, die sie dann eigentlich seriös gar nicht leisten können? Man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Wichtiger Wirkfaktor in der Therapie ist ja auch die Beziehung zur Therapeutin, zum Therapeuten. Also Bücher sind sicher ausreichend und super für Menschen, die sich diszipliniert und auch vielleicht hoffnungsvoll genug fühlen, die Arbeit an dieser Angstsymptomatik so in die eigenen Hände zu nehmen. Aber wer sich unsicher fühlt oder demoralisiert oder wer wirklich so eine reale Hand im Rücken braucht, für den sind die Bücher wunderbar als Begleitung, auch als Hintergrundinformation. Es ist wichtig zu lernen darüber, wie Ängste funktionieren im Körper, damit man nicht anfängt, da wieder rumzuspinnen, was das alles sein könnte, sondern wirklich das durch Wissen ersetzt. Aber wer demoralisiert ist, braucht eine therapeutische Beziehung und Begleitung. Da können aber natürlich die Bücher auch so ein erster Wegbereiter sein, so überhaupt erstmal anzuerkennen, dass man überhaupt so eine Angststörung hat, weil viele Ängste finden ja auch, sind ja auch schambesetzt, wird ja auch nicht gerne gesagt, ich habe da eine Panikattacke, wenn ich U-Bahn fahren soll oder wenn ich vor Menschen reden soll. Also insofern sind die Bücher aber doch vielleicht auch schon so eine erste Ermutigung, dann doch auch sich dem Thema zu stellen. Auf jeden Fall. Also ich bewerte das auch ganz positiv. Man sieht, dass man nicht allein ist, man kriegt wertvolle Hinweise und Ratschläge. Oder auch, wenn man in der Therapie schon erfolgreich sozusagen den großen Berg der Ängste hinter sich gelassen hat, kann das immer noch mal ein Ermutiger sein. Denn das eine ist die neurotische Angst, loszuwerden. Das andere ist aber so ein bisschen an der eigenen Persönlichkeit dran zu bleiben und dieses ständige, ich muss leisten, ich muss immer funktionieren, ich muss es allen recht machen und so weiter. Das ist eine Lebensarbeit, sich davon so ein bisschen zu verabschieden, können die Bücher immer wieder gute Ratschläge und Ermutigung geben. Aber Angst findet ja nicht nur individuell im Gehirn statt, sondern ist ja auch immer ein soziales Geschehen. Das haben Sie ja vorhin auch schon mal gesagt. Sie hat damit zu tun, wie man sicher sich man fühlt oder wie unsicher man sich fühlt in der Gesellschaft, in der man lebt. Das ist ja auch gerade ein großes politisches, aktuelles Thema. Welche Bücher greifen das denn auf, dieses Thema gesellschaftlicher Angst? Also auch da wieder eine ganze Reihe. Ich habe mal herausgegriffen für unsere Sendung Angst im neuen Wohlfahrtsstaat. Das ist eine Aufsatzsammlung, die sich befasst mit Ängsten, die entstehen, wenn eben der Sozialstaat sich zurückzieht, sich auflöst. Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Menschen, die aus anderen Ländern kommen und vielleicht konkurrieren auf dem Markt der sozialen Angebote. Oder Ängste, die um Elternschaft heute entstehen können, befasst sich ein Aufsatz mit. Spannend fand ich einen Aufsatz, der sich mit der Angstrhetorik rechtspopulistischer Parteien beschäftigt und hier mal den Blick nach Österreich richtet. Wie ja hier die AfD das macht, schürt dort die FPÖ fremdenfeindliches Denken, ja immer mit dem Argument, die kommen hierher und nehmen uns alles weg, was wir brauchen, ist ja alles eh schon knapp. Aber der Aufsatz zeigt dann eben historisch sehr schön, wann immer es politische Initiativen gab, um die soziale Sicherheit der breiten Bevölkerung zu verbessern, hat sich die FPÖ dagegen ausgesprochen. Also 2011 waren sie gegen die Ratifikation der Europäischen Sozialcharta für bessere Arbeitsbedingungen und in den Folgejahren gegen ein Pflegegeld, gegen Übergangsgelder für Bauarbeiter, gegen Maßnahmen, die Lohn- und Sozialdumping verhindern sollten, gegen die Förderung von Langzeitarbeitslosen. Also man kann es wirklich quer durch die Jahre zeigen. Fand ich sehr interessant und aufschlussreich. Ein anderes Buch mit dem schlichten Titel Angst aus dem Ferdinand Schöning Verlag zeichnet zum Beispiel historisch nach, warum diese Existenzängste, gesellschaftlichen Ängste ab dem 19. Jahrhundert in der Philosophie und auch in der Literatur, man denke nur mal an Kafka, immer wichtiger wurden. Und da wird erklärt, der technische Fortschritt, den erleben wir eben sehr zwiespältig und der verursacht auch Angst. Die Angst, im Strudel der Veränderungen unterzugehen oder von der Technik, zum Beispiel Automatisierung, überrollt zu werden. Also die Angst, als Mensch an diesem selbst angestoßenen Projekt der Moderne zu scheitern. Und diese Riesenangst vorm Scheitern ist natürlich auch ein großes Thema. Wir haben ja auch ein Buch, in dem das ganz die Hauptrolle sogar spielt, das Scheitern. Das heißt, brutal gescheitert. Das klingt natürlich drastisch. Worum geht's da? Ja, das nimmt nochmal erst so eine persönliche Wendung. Der Autor erzählt hier sehr privat eigentlich von seinem Scheitern. Der hat eine erfolgreiche Werbeagentur gehabt, 18 Jahre lang, und ist dann mit Pauken und Trompeten pleite gegangen. Aber so richtig völlig gleichzeitig ist die Ehe in die Brüche gegangen. Und in seinem Buch seziert er die Gefühlslagen, die sich so eingestellt haben mit dem Scheitern, sehr präzise. Das Problem, sagt er, ist eigentlich nicht das Scheitern an sich. Ich fand es ganz wichtig, dass er das so betont, sondern das Problem ist, wie stark es stigmatisiert wird. Wenn man zum Beispiel mal kleine Kinder sieht, wenn die anfangen, laufen zu lernen, die scheitern ja ständig, dann weinen sie, tut weh, aber sie schämen sich nicht. Und so lernen sie aus diesem Scheitern. Und der Autor sagt nun, in der Schule lernen Kinder dann eine neue Dimension kennen, nämlich die klassifizierende Wirkung des Scheiterns. Auf einmal gibt es gute Noten, aber auch die schlechten. Auf einmal gibt es sowas wie Schadenfreude gegenüber Losern. Und so entwickelt sich das allmählich, dass wir verlernen, mit dem Scheitern unverstellt umzugehen und daraus zu lernen und uns daran zu entwickeln. Und stattdessen verachten wir es oder ziehen uns, wenn es uns passiert, in Schuld zurück, in Scham zurück. Und kriegen Angst. Kriegen Angst im Vorfeld, auf keinen Fall scheitern zu wollen. Und kriegen Angst vor der Angst und vor dem Scheitern. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Wir sind berührt von gesellschaftlichen und politischen Ängsten, die teils ja realistisch sind, aber teils auch mit Absicht geschürt werden. Sie haben das ja eben schon an dem Beispiel Österreichs versucht, ein bisschen deutlicher zu machen. Wo liegt da der Ausweg? Gibt es da Autorinnen und Autoren, die dazu was Wichtiges sagen? Ich fand es ganz interessant, dass die Bücher, die sich so ganz dezidiert mit sozialen und existenziellen Ängsten befassen, dass die dazu gar nichts schreiben. Also die machen Angstanalyse, aber Hoffnungsschimmer findet man da wenig. Dann habe ich Bücher gefunden mit religiösem Hintergrund, die in diese Bresche springen, zum Beispiel Schluss mit der Angst, das ist eine aktualisierte Neuauflage, im Herder Verlag erschienen und geschrieben von Notker Wolf, das ist der oberste Repräsentant der Benediktiner in Deutschland. Und der empfiehlt interessanterweise gegen politische Überängste dieselben Maßnahmen wie gegen psychologische Angst-Panik-Attacken, also Abstand gewinnen. Langsamer werden, sich die Zeit nehmen, eigene Gefühle und Gedanken und Reaktionen auf politische Umstände mal genauer anzugucken und zu gucken, wie fühle ich da und warum und welche Ebenen hat das alles so, und zu reflektieren, welche Antwort von mir aus wäre denn angemessen. Und er sagt eben, Rechtspopulismus gedeiht so auf einem Nährboden von Machbarkeitswahn, das muss jetzt alles sofort geändert werden, und unerbittlicher Eile. Und symptomatisch sieht er Donald Trump. Totale Rastlosigkeit, permanentes Gepoltere, nächtliches Getwittere, das soll mächtig und wuchtig und entschlossen wirken, aber eigentlich, sagt der Autor, spricht daraus unerledigte Angst. Also das heißt, er attestiert Donald Trump eine Angst? Er sagt, und das kann man ja natürlich auch mit Hinblick auf rechtspopulistische Parteien in anderen Ländern, in unserem Land sehen, es wird viel von Angst gesprochen und Angst wird geschürt und es wird mit großer Unruhe und großer Aufregung davon gesprochen, dass wenn man nicht sofort dies und jenes unternimmt, dann wird alles ganz gefährlich und dann gehen wir alle unter. Und das ist natürlich ein Riesenangstszenario, was da aufgebaut wird und was auch Trump aufbaut, klar. Wir reden hier heute in den Zeitfragen über Bücher zum Thema Angst mit meiner Kollegin Susanne Billig. Jetzt haben Sie gerade einen Autor genannt, der sozusagen aus einem religiösen Hintergrund argumentiert. Aber wie sieht das denn aus mit den Soziologen? Gibt es die da auch auf dem Buchmarkt, nehme ich mal sehr stark an. Und was genau sagen die denn zu diesem Phänomen der Angst? Sehr positiv aufgefallen ist mir ein Text von Bernd Ulrich, der ist Politikwissenschaftler, er ist Philosoph, Soziologe und stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Und der hat in diesem Jahr auf den Salzburger Hochschulwochen, die hatten das Schwerpunktthema Angst, hat er eine große Rede gehalten. Und das wird in einigen Wochen in einem Sammelband zu dieser Tagung erscheinen. Ich durfte da jetzt schon mal einen Blick hineinwerfen. Und sein Beitrag hatte den Titel »Politik gegen die Angst, was gegen die Flucht ins Autoritäre hilft«. Und da ermutigt er dazu, dass wir uns zunächst mal unsere Kränkungen und unsere Ängste überhaupt eingestehen, dass das am Anfang steht, auch von politischen Maßnahmen. Also die Kränkung zum Beispiel, dass unser bisschen privates Netzsein nichts hilft gegen die krassen globalen Ungerechtigkeiten auf der Erde, von denen wir täglich profitieren. Die Kränkung, dass große Teile dieser Erde mit westlichem Denken und westlichen Errungenschaften nichts zu tun haben wollen. Sexuelle Kränkung, Heterosexualität ist plötzlich auch nur noch eine Variante neben anderen. Die Kränkung des männlichen Egos, Frauen können alles genauso gut. Die ökologische Kränkung, ihm sehr wichtig, wir waren mal Weltbeherrscher, jetzt haben wir diese Welt so vermüllt und, wie er sagt, verparkplatzisiert. Und wer diese tiefen Kränkungen verleugnet, der wird aggressiv. Und laut Bernd Ulrich zeigt sich das zum Beispiel in diesen Aufregungen, die manchmal durchs Feuilleton gehen, wenn über Gutmenschen geschimpft wird und die Hypermoral angeklagt wird, gegenüber Leuten, die wagen, auf die Probleme, die wir haben, aufmerksam zu machen. Und er sagt, Aggress ist kein Unterschichtenphänomen, sieht man daran. Und schreibt sehr schön, 13% Stimmen für die AfD in Deutschland wären kein Problem, wenn es nicht 13% AfD in jedem von uns gäbe. Der Ausweg besteht für ihn darin, eben diese Kränkung und diese Ängste und diese Schuldgefühle auch uns einzugestehen. Er spricht von Demut als Energiequelle und schreibt den schönen Satz, es muss eine Politik geben, die so groß ist wie die Probleme. Ja, die wünschen wir uns alle, glaube ich. Hier liegt aber noch ein Buch auf unserem Tisch, das heißt Kleine Panik, unseren Alltagsängsten auf den Grund gegangen. Autorin ist Juliane Gringer, sie hat Psychologie studiert. Kann sie in ihrem Buch Ängste beruhigen oder ihnen den Boden nehmen? Das wäre ja wünschenswert. Sie macht das teils, teils. Zunächst mal geht sie ihr Buch mit einem sehr hübschen dramaturgischen Trick an. Sie geht so durch einen fiktiven Tag und forscht ihren eigenen Alltagsängsten nach. Das fängt dann morgens um 5 an mit der Angst, was eigentlich passiert, wenn man aus dem Bett stürzt. Und beim Zähneputzen die bange Frage, ob Fluor eigentlich eher giftig ist oder eher gesund für den Körper. Und im Laufe des Tages macht sie sich dann Sorgen, ob sie an den Schuhen die Eier von Kakerlaken in die Wohnung tragen könnte oder was eigentlich passiert, wenn man auf der Rolltreppe hinfällt und zwischen die Zacken gerät oder was kann eigentlich so ein Hund anrichten, wenn er zubeißt. Und das endet dann um 23 Uhr dieser Tag mit der Erkenntnis, dass es ohne Vertrauen im Leben nicht geht. Und gleichzeitig klopft sie natürlich diese ganzen Alltagsängste auch auf ihren Realitätsgehalt ab und sagt dann, ja, manche haben auch ihre Berechtigung. Mit ein bisschen Pech kann ein kleines Kind, wenn es auf ein Bett fällt, sich die Halswirbelsäule sehr gefährlich verletzen. Aber nein, eine Taube, die vorbeifliegt, die sprüht keine Zecken von sich und da kann man auch nicht von krank werden. Und Menschenbisse sind schlimmer als Hundebisse. Also man erfährt eine Menge kurioser und interessanter Fakten in diesem Buch, bekommt auch viele konkrete Tipps, was man machen kann, wenn dieses oder jenes Malheur passiert ist und ruft letztlich auf zu so einer gesunden Balance. Nicht jede Sorge hat auch wirklich voll und ganz mit der Wirklichkeit zu tun. Ist ja ein krasser Zusammenhang jetzt zu dem Soziologen, über den wir eben geredet haben, der sozusagen Demut erwartet von uns allen und sagt, besinnt euch ein bisschen für das. Jetzt jemand, der sozusagen Ängste ein bisschen spaßig aufnimmt und sie aber dann trotzdem gut beleuchtet. Wie passt denn das zusammen? Oder stört das, wenn man die beiden Bücher miteinander auf dem Tisch liegen hat? Nee, für mich stellen sich da schon Zusammenhänge her. Also ehrlich gesagt, bei diesem Buch habe ich an Achim Peters gedacht. Unsicherheiten begegnen mit Informationen. Ich merke, ich habe diese Alltagsängste und dann zieht sie eben los. Fluor, wie wirkt das? Und dann fragt sie auch Ärzte und geht zu Notfallmedizinern in dem Buch und fragt genau Halswirbelsäule beim Kind und was kann ich tun? Wie kann ich das Bett sichern? Da gibt sie so graue Kästen, gibt das als Tipp weiter. Und das ist eigentlich genau der Weg, den Achim Peters beschreibt. Du merkst eine Unsicherheit, bitte informier dich und dann steht am Ende Wissen und du kannst was unternehmen und dann kann das auch so als panische Angst aufhören. Also auch informiert sein. Wir haben ja schon mehrfach in der Sendung unterstrichen, Menschen schämen sich, ihre Ängste zu zeigen, sie verstecken sich. Das beginnt auch schon im Kindesalter. Gibt es denn auch Bücher, die sich direkt an Kinder wenden und deren Ängste? Ja, also wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, sind Angst und Mut natürlich die Klassikerthemen im Kinderbuch. Neu gibt es zum Beispiel ein schönes Bilderbuch für kleinere Kinder, Nur Mut, kleiner Frosch. Da denkt der Frosch, dass er im Talentwettbewerb der Tiere nicht mithalten kann und stolpert übers Eis. Und dabei tanzt er so schön, dass alle Tiere völlig begeistert sind. Oder in Ich kann fliegen geht es um einen Pinguin, der ganz unglücklich darüber ist, dass er sich nicht in die Lüfte erheben kann wie andere Vögel. Aber sein Vater ermutigt ihn dann, die Traute aufzubringen, ins Meer zu springen. Und dann kann er pfeilschnell tauchen im Meer und merkt, das ist ja auch einfach eine andere Art des Fliegens, die er da beherrscht. Der Medhoch 2 Verlag hat das Buch herausgebracht jetzt. Wer hat Stella und Tom die Angst gemobst? Geschichten, die Kinder stark machen. Und da geht es in diesen Geschichten um eine riesen Bandbreite an Ängsten, die Kinder befallen können. Also, dass die Eltern sich trennen könnten oder dass jemand arbeitslos wird von den Erwachsenen oder Ausgrenzung in der Schule zu erleben oder ein Familienmitglied bekommt Demenz, Angst, Fehler zu machen oder umzuziehen in eine andere Stadt. Und immer reflektieren die Hauptfiguren dann, was passiert hier eigentlich, was habe ich für Angst? Und sie kommen dann auf Ideen, wie sie diesen Ängsten begegnen können, was sie damit Produktives machen können. Und ist das jetzt gemacht wie ein erzählendes Kinderbuch oder ist das so, dass man das von Kapitel zu Kapitel liest? Es gibt immer dieselben Hauptfiguren, Stella, Tom und einen Mops, der sprechen kann und auch viel beizutragen hat, weil er auch vieles erlebt und gute Tipps geben kann, auf die die Kinder so nicht kommen. Es sind einzelne unabhängige Geschichten und es gibt am Ende jeder Geschichte immer so einen kleinen Kasten, wo die Kinder gefragt werden, zum Beispiel, wie könntest du jemandem helfen, der Angst hat vor der Schule, wenn du selbst in der Schule bist? Es gibt noch ein schönes Hörbuch, das ich noch erwähnen möchte. Jeder kann ein Löwe sein. Und hier schreibt der Autor wirklich eine sehr, sehr schöne Einleitung und trägt einen Gedanken an die Kinder heran und sagt, Mut ist immer anders. Er sagt, es ist mutig, wenn man eine Mutprobe nicht mitmacht und sagt, nein, danke, ich bin mutig genug, etwas anderes zu machen als du, ich muss da nicht runterspringen. Oder es ist mutig, allein im dunklen Zimmer zu sein, aber man kann ruhig Licht machen und mutig sagen, ich mag die Dunkelheit nicht. Und dann, finde ich, passt schön auch zu unserem gesamten Thema, es ist mutig, manchmal Angst zu haben. Angst sorgt dafür, dass man vorsichtig ist und nur wer vorsichtig ist, kann Abenteuer auch überstehen. Also das heißt, Angst ist immer ganz klar auch verbunden mit Mut machen, zum einen seine Angststörung zu verstehen, wenn man sie hat und zum anderen auch mutig sein, sich gar nicht erst in Situationen zu begeben, die dann in eine Angst münden, richtig? Das kann man so sehr gut zusammenfassen. Okay, Sie haben ja hier noch ein Kinderbuch. Ich weiß, unsere Zeit wird langsam knapp, aber vielleicht schaffen wir es noch. Da ist der Titel ja schon sehr ungewöhnlich. Story for Boys Who Dare to Be Different. Also Geschichten für Jungs, die sich trauen, anders zu sein. Ist das jetzt ein Buch gezielt nur für Jungen? Ja, das ist ein wunderschönes Buch, poetische, formatfüllende Bilder, eine ganz frische, unangestrengte Sprache und 100 Porträts von Männern oder Jungen, die anders waren und damit viel auf die Beine gestellt haben. Das geht von Konfuzius über Harvey Milk und John Lennon und viele, viele, die nicht so bekannt sind. Schön finde ich zum Beispiel an diesem Buch, dass Jungs da lernen können, um auf der Welt jemand Spannendes zu sein, müssen Männer das nicht auf Kosten von Frauen oder gegen Frauen tun. Also wir lernen zum Beispiel William Moulton Marston kennen. Der war in den 1940er Jahren ganz großer Fan der Superhelden-Comics und hat dann eine eigene Figur erfunden und dem Genre die hinzugefügt, und zwar die erste weibliche Superheldin Wonder Woman. Und man erfährt von ihm in diesem Porträt, er hat in Harvard Psychologie studiert und hat aber dann immer seine Jobs verloren, weil er sich für Frauen eingesetzt hat. Und er hat Wonder Woman geschaffen, inspiriert von den damaligen Feministinnen. Er wollte eine Frau zeigen, die so stark ist, dass sie sich selbst retten kann. Also auch ein Buch für Mädchen dann doch. Auf jeden Fall. Okay, ganz am Anfang unseres Gespräches haben Sie gesagt, Angst entspringt dem ältesten Teil unseres Gehirns. Das heißt, wir teilen die Grunderfahrung der Angst mit Tieren. Und auch die müssen sich ja also sozusagen mit Ängsten beschäftigen und sie ertragen und bewältigen. Aber heute müssen sich ja Tiere vor allem vor einem fürchten, nämlich vor uns Menschen. Ja, genau, wir teilen das. Also Flucht und Kampf und Angst, das kennen Tiere genauso gut wie der Mensch und zeigen auch dasselbe Verhalten Tiere. Also sie weichen aus, der Blick senkt sich, sie hauen ab oder versuchen sich an andere anzuklammern. Es gibt einen sehr schönen neuen Essay, Ökologie der Angst, von Jens Sönken im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Und der befasst sich da mit den ökologischen Effekten der Angst von Tieren. Also Tiere, die sich fürchten, die essen weniger, die bringen weniger Junge zur Welt, die fangen an, ihren Lebensrhythmus zu ändern, die weichen bestimmten Gebieten aus und so weiter. Natürlich ist der Mensch heute die Hauptquelle dieser Ängste. Er sagt, das Anthropozän, also dieses Erdzeitalter des Menschen, ist für Tiere vor allem ein Thanatozän, ein Zeitalter des Todes. Und vor allem liegt es eben daran, dass der Mensch sich bis an die Zähne bewaffnet hat. Ganz viele militärische Innovationen sind sofort in die Jagd übertragen worden. Also im Walfang zum Beispiel die Kanonenharpune. Da hat man dann Harpunen erzeugt mit Kanonen dran, die im Körper des Wals explodiert sind. Und damit hat man die moderne Walfang-Ära eingeläutet. Mit dem Kolonialismus haben sich diese Waffen in die ganze Welt verbreitet und Tiere eben weltweit in Angst und Schrecken versetzt. Das würde ja aber bedeuten, dass das, was Sie da eben gesagt haben, dass wilde Tiere vor der Erfindung moderner Waffentechnik dem Menschen sozusagen vertrauensvoll hinterhergelaufen wären. Ist das realistisch? Das stimmt. Er kann das wirklich ganz interessant belegen. Also die frühen europäischen Seefahrer, die erstmals auf tropische Inseln gesteuert sind, die schreiben, dass die Vögel ihnen in die Hände geflogen sind. Man musste nur die Hand ins Wasser halten, da schwamm der Fisch in die Hand. Natürlich haben sie die dann umgebracht und aufgegessen. Das Dodo ist so auch ausgerottet worden. Genau. Ne? Die waren ganz naiv vertrauensvoll. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Auch Charles Darwin beschreibt das. Und Jens Söntgen schreibt in seinem Buch einen ergreifenden Satz, wie ich finde. Da sagt er, wenn man heute die still gewordenen Nutzlandschaften betritt, Äcker und Forste, dann empfindet man oft jene Trauer, von der vollständige Siege nicht selten begleitet sind. Es ist einsam um die, die absolut herrschen. Und insofern vielleicht so als Schlussüberlegung, im globalen Maßstab ist es nicht ungesund für uns Menschen, auch ein bisschen Angst mehr zu haben vor dem, was wir anrichten können. Und diese Demut als Energiequelle, von der Bernd Ulrich auch spricht, die mehr zu erkunden und zu wirksam werden zu lassen, zu entdecken. Ein schönes Schlusswort, Susanne Billig. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die neuen Bücher zum Thema Angst. Also Angst nicht nur, was es die eigenen Ängste angeht, sondern auch was die gesellschaftlichen Ängste angeht und was die, was ich ja sehr interessant finde, die Ängste der Tiere angeht. Ich bin Kim Kindermann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.